Erster, ich komme jetzt zum dritten Mal zu euch. Was man sagt, muss von zwei oder drei Zeugen stimmen. Zweiter, ich habe es schon gesagt, als ich bei euch war. Jetzt sage ich es wieder, wo ich nicht da bin. Ich sage es allen, die gesündigt haben, wenn ich wiederkomme, werde ich sie nicht schonen. Dritter, ihr wollt sehen, ob Christus durch mich spricht. Christus ist nicht schwach bei euch. Er hat viel Kraft für euch. Vierter, Jesus war schwach, als er gekreuzigt wurde. Aber Gott gab ihm Kraft, damit er lebt. Wir sind auch schwach in Jesus. Aber wir werden mit ihm leben. Gott gibt uns Kraft für euch. Fünfter, prüft euch selbst. Seid ihr im Glauben? Kennt ihr euch selbst? Jesus Christus ist in euch. Wenn das nicht so ist, seid ihr nicht echt. Sechster, ich hoffe, ihr wisst, dass wir echt sind. Siebter, wir bitten Gott, dass ihr nichts Böses tut. Es ist uns nicht wichtig, dass wir gut aussehen. Wir wollen, dass ihr gut seid, auch wenn wir schlecht aussehen. Achter, wir können nichts gegen die Wahrheit tun. Wir können nur für die Wahrheit sein. Neunter, wir freuen uns, wenn wir schwach sind und ihr stark seid. Wir beten, dass es euch gut geht. Zehnter, ich schreibe das jetzt, weil ich nicht bei euch bin. Wenn ich da bin, will ich nicht streng sein. Der Herr hat mir Macht gegeben, um euch zu helfen, nicht um euch zu zerstören. Elfter, Brüder und Schwestern, freut euch. Lasst euch helfen und ermahnen. Seid euch einig und habt Frieden. Dann wird Gott, der die Liebe und den Frieden gibt, bei euch sein. Zwölfter, grüßt euch mit einem Kuss. Alle Christen grüßen euch. Dreizehnter, ich wünsche euch, dass Jesus Christus gut zu euch ist. Ich wünsche euch die Liebe von Gott und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist.